DR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freitemennacht heute am Freitag. Ihr könnt also gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Bin gespannt auf eure Themen. Der erste Anruf heute Nacht ist Thomas. Thomas ist 39. Hallo Thomas. Hallo Domian. Über was möchtest du gerne sprechen? Über polyamoröse Beziehung und unsere Gesellschaft. Oh, dann leg mal los. Ja, ich lebe in einer polyamoröse Beziehung. Das erklärst du mal bitte. Ja, ich liebe zwei Frauen. Ich habe auch zwei Frauen. Ja. Die wissen davon auch Bescheid. Ja. Und unsere Gesellschaft kommt anscheinend oder unser Umfeld dort nicht mit klar. Ja, da tut sich die Gesellschaft sehr schwer mit, so etwas zu akzeptieren. Erklär aber mal ein bisschen den Hintergrund deines Lebens. Du lebst mit diesen Frauen nicht in einer Wohnung zusammen. Nein, ich lebe mit meiner Frau zusammen in unserem Haus innerhalb, ja, normales Leben eben. Mit Kindern? Ja, wir haben zwei Kinder. Ah, wie alt sind die Kinder? Meine Kinder sind 12 und 18. Ja, und da gibt es noch andere Kinder? Ja, die andere Frau hat vier Kinder, davon zwei eigene. Okay, bleiben wir erstmal bei deiner Frau, mit der du zusammen wohnst. Also, da wohnst du mit deiner Frau und dem 12-jährigen und 18-jährigen, mit dem 18-jährigen Kind. Richtig. So, wie lange bist du mit deiner Frau, mit der du zusammen wohnst, schon zusammen? 21 Jahre. Also eine lange Beziehung. Ja, und sind seit 17 Jahren verheiratet. So, jetzt zu der anderen Frau. Die wohnt wie weit entfernt von dir? Circa 25 Kilometer. Ist ja ein Klacks. Das ist richtig. Wie lange bist du mit der schon zusammen? Wir sind jetzt 14 Monate zusammen. Eine junge Liebe. Aber sehr intensiv. 14 Monate. Diese Frau hat, das wolltest du gerade erklären, auch mehrere Kinder. Wie viel hat sie? Zwei eigene und zwei Stiefkinder. Lebt diese Frau alleine mit ihren Kindern oder auch in einer Beziehung? Auch in einer Beziehung. Und der Herr weiß auch Bescheid. Und das Besondere ist eben, dass meine Frau auch eine Beziehung zu ihrem Mann hat. Ach. Zu dem Mann von deiner neuen Freundin. Ja, das war wie Liebe auf den ersten Blick. Na, das ist ja kurios. Wie hat man sich denn kennengelernt? Ja, das ist eine Geschichte. Wir waren eigentlich immer sehr offen. Und ja, wo haben wir uns kennengelernt? Eigentlich, ich war unterwegs mit Bekannten. Auf einer Feier und ja, wir sind ins Gespräch gekommen und haben uns angeguckt. Du und diese Frau? Ja, auch genau. Ihr Mann. Wir waren sofort einer Wellenlänge, haben uns dann auch verabredet zum Essen und gleich zwei Tage später und sind sofort darauf das Wochenende zusammen mit allen Kindern am Wochenende weggefahren im Harz. Aber da war deine Frau noch nicht dabei? Bei dem Essen schon. Da, weißt du, hast du sie schon mit einbezogen? Ja, ich bin nach Hause gekommen und war hellauf begeistert und habe gesagt, ich habe da ein Pärchen kennengelernt, die musst du auch unbedingt kennenlernen. Und hat sie gesagt, ja, habe ich nichts dagegen, gehe ich mal mit essen. Und schon hat sie sich in den Typ verliebt. Ja, nicht sofort auf den ersten Blick, aber ich sag mal, wir saßen zwei bis drei Wochen später zusammen im Whirlpool. Und haben eigentlich ein Wochenende genossen und dann haben wir uns angeguckt und uns dann geküsst und haben dann gesagt, irgendwie haben wir uns alle ineinander verliebt. Das ist ja verrückt. Ja. Das ist ja verrückt, vor allen Dingen, dass es dann so passt, du mit der Frau und deine Frau mit dem Mann. Jetzt fehlt nur noch, dass du dich in den Typ auch noch verknallst. Nee, ich sag mal, wir sind mittlerweile, kann ich sagen, beste Freunde geworden. Aber die Frauen, die sind nicht ganz abgeneigt. Ach, da gibt's bisexuelle Anwandlungen. Ja. Wie ist das denn überhaupt mit dem Sex? Flotter Vierer? Auch. Auch. Wie kommt denn das, dass ihr euch solche Freiheiten gewährt, du und deine langjährige Frau? Ja, ich habe einmal in meinem Leben Fehler gemacht. Das ist jetzt 3 Jahre her. Aber ich war so ehrlich, ich konnte es nicht für mich behalten. Mhm. Und habe das Gespräch mit meiner Frau gesucht und war sofort ehrlich. Ich habe gesagt, da ist was passiert, was nicht hätte passieren können. Liegt schon Jahre zurück? Nee, gar nicht so lange. Das ist jetzt 3 Jahre her. Mhm. Ja, und meine Frau war eigentlich immer so der passive Part in unserer Beziehung und hat eigentlich total cool reagiert. Nämlich? Weil sie hat einfach mich angeguckt, sagt, pass auf, du hattest letztens Nachtschicht, ich habe da einen Bericht auf Kabel 1 gesehen, ich will keine Werbung machen, über einen Swingerclub. Und da möchte ich jetzt hin. Das war ihre Reaktion darauf, dass du fremdgegangen warst? Richtig. Das ist ja eine coole Reaktion. Wie war denn bis zu dieser Fremdgeh-Geschichte oder gar bis jetzt zu diesem großen neuen Lebenskonzept, wie war eure Sexualität? Die für mich war sie eigentlich perfekt. Zwischen dir und deiner Frau mit der 23 Jahre? Ich hatte nie was auszusetzen. Es war nur da, wo es passiert ist, eine Lebensphase, die für mich und meine Frau sehr schwer war. Es sind Familienmitglieder gestorben und von der Arbeit. Ich war in Prüfungsstress, Vorbereitung, Meisterprüfung. Verstehe. Und ja, und dann war man einen Abend mal draußen mit Freunden und hat leider vielleicht einen Schluck zu viel getrunken gehabt. Und dann passiert sowas. Ja, es ist keine Entschuldigung, ne? Aber es ist passiert. Es hat sich ja nun gut gefügt. Wie geht denn das, Thomas? Verbringst du auch schon mal Nächte bei deiner Freundin? Ja. Wo bist du denn jetzt zum Beispiel? Bei meiner Freundin. Bei der Freundin? Ist sie, ja. Noch, ist sie noch wach? Sie sitzt neben mir und meine Frau ist aber, weil sie heute Tagschicht hatte, leider gerade ins Bett gegangen. Und deine Frau ist dann nicht eifersüchtig, wenn du bei der Freundin bist? Sie ist ja auch hier. Ach, die ist auch da. Ach so. Ja, sie ist nur schon ins Bett gegangen. Jetzt verstehe ich das. Ist es denn auch schon mal so, dass du alleine zu deiner Freundin fährst? Ja. Und auch. Dann ist deine Frau nicht eifersüchtig? Nein, gar nicht. Kann ich denn mal ein paar Worte mit deiner Freundin sprechen? Geht das? Ja, ich glaube, das geht. Wie heißt sie? Geht das? Hm? Marianne. Marianne. Ja. Ich reiß. Sehr gerne, ja? Ja. Hallo Domian, hier ist Marie. Hallo Marianne, ich freue mich, dass du auch ans Telefon gehst. Das ist ja eine dolle Konstellation, die ihr da... Ja. Aber das ist ja auch mit viel Glück, ne, dass das alles so funktioniert. Ja, ja. Also das Glück ist eigentlich angefangen, dass wir uns gefunden haben. Ja. Und das leben wir halt so richtig aus. Ja, und dass dann auch noch dein Mann mit der Frau von Thomas kann, ist ja, auch völlig verrückt. Und dass du jetzt auch noch bisexuelle Seiten bei dir entdeckst zu der Frau von Thomas. Genau, richtig. Hattest du früher schon? Ganz schön. Ja, das ist wirklich. Hattest du früher schon mal Erfahrungen bisexueller Art? Nee, überhaupt nicht. Hätte ich mir auch damals nie vorstellen können. Und das funktioniert jetzt so peu à peu oder wie? Nee, das ist eigentlich von Anfang an richtig reingeknallt. Also ich habe die Frau gesehen und wir hatten einen schönen Abend und ich habe mich eigentlich auch sofort verliebt. Seid ihr alle so ungefähr gleichaltrig? Ja. Ja, Thomas ist, was habe ich gesagt, 39? Richtig. Alle gleichaltrig. Die Kinder kriegen das doch jetzt auch mit, das Kuddelmuddel. Das kriegen die nicht mit, nee. Also wir sind befreundet und wir leben unseren Alltag als Freunde ganz normal. Und das dürfen die auch nicht mitkriegen, weil das einfach nicht gesellschaftsfähig ist. Das können wir unseren Kindern auch nicht antun. Jetzt muss ich mal fragen, die Kinder von Thomas waren 12 und 18. Wie alt sind deine Kinder? Genau, meine sind so 6 bis 13. Okay, das ist schwer zu vermitteln und das bringt nur Verwirrung in alles hinein. Ja, genau, das geht nicht. Wir leben ja unsere Wochenenden oder auch mal unter der Woche, dass wir was unternehmen, aber überwiegend an den Wochenenden, weil wir alle arbeiten und unternehmen dann halt ganz normale Sachen, wie Familien das so zusammen machen. Und gehen ins Kino, gehen schwimmen oder gehen spazieren. Das ist unverfänglich. Genau, und ja, ja, und im Prinzip fängt unsere Zeit dann an, wie das bei normalen Ehepaaren auch ist, wenn die Kinder im Bett sind. Ich verstehe. Wer weiß denn überhaupt von eurem Geheimnis? Ein paar Freunde. Ja. Und ja, manche konnten halt damit umgehen und manche nicht. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja in unserer Welt, so etwas ist ja wirklich tabu. Ich bin, ja, ich bin immer sehr begeistert von solchen ungewöhnlichen Konstellationen, weil ich ja auch glaube, es kann nicht sein, dass es nur die Konstellation Pärchen gibt. Mann-Frau, genau, oder Mann-Mann-Frau-Frau. Frau, sondern es gibt auch noch andere Konstellationen. Genau. Bei euch sind es nun eine Vierergruppe. Eine Viererbeziehung, genau. Das ist halt eine Form von Polyamorie. Ja. Wo man natürlich auch noch andere Menschen irgendwo mit einfließen lassen kann, wenn der ein oder andere das möchte. Mhm. Aber wir sind zu viert einfach nur total verliebt. Nun ist das ja noch relativ frisch. Ja. Jetzt haben wir viele, viele tolle Sachen gehört und mhm, begeisternde Dinge gehört. Gibt es auch irgendetwas, was so ein, vielleicht ein bisschen kritisch ist aus deiner Sichtweise oder was so ein bisschen schwierig ist? Ja, wir müssen uns natürlich auch schon ein bisschen zusammenfinden. Das hat sich dann geäußert in Form von ja, in Form von Eifersucht eigentlich. Mhm. Das, also nicht untereinander, also zwischen uns Vieren war immer alles gut. Mhm. Ja, das war auch immer geklärt, mhm, wer wo welche Stellung hat. Also dass natürlich die Ehepaare an sich die oberste Priorität haben. Mhm. Aber wenn es dann darum ging, dass im Prinzip andere Menschen dann irgendwie dazukamen, mit wem verbringt man Zeit, weil wir uns ja nicht gegenüber allen nicht so äußern konnten oder können auch immer noch nicht. Oder wenn jetzt Freunde damit nicht umgehen können, kann man ja nicht einfach dann sagen, okay, du bist jetzt nicht mal mein Freund, weil du kannst jetzt nicht mit meinem Leben mehr umgehen. Ich merke schon, das ist natürlich, weil es vier Menschen sind, umso schwieriger alles zu handeln und zu führen und zu organisieren. Ja. Ich habe neulich so einen Artikel in der ganzen Gender-Diskussion gelesen und da wurde die ketzerische Frage formuliert, die ich sehr toll fand. Warum nicht irgendwann eine Ehe, eine anerkannte staatliche Ehe zu viert führen? Mhm. Würde natürlich unser ganzes System auf den Kopf werfen. Auf den Kopf werfen, aber genau. Aber warum nicht? Warum nicht? Ja, also für uns wäre, also wenn es das gäbe, würden wir das sofort machen. Also wir würden uns sofort zu viert heiraten. Liebe Marianne, vielen Dank, dass du auch noch ans Telefon gekommen bist. Gib mir doch kurz noch mal den Thomas, bitte. Ja, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke gleichfalls. Dankeschön, danke, tschüss. Da bin ich da. Lieber Thomas, ihr habt einen Fan gefunden von eurer Beziehung. Nämlich mich. Ja. Ich finde das ganz toll. Wirklich. Was ist für dich, die Marianne sagte, ich hatte Marianne gerade gefragt, was denn bei aller Euphorie denn vielleicht doch ein bisschen kritisch oder schwierig ist. Was ist aus deiner Sichtweise ein bisschen schwierig? Ja, das mit der Gesellschaft und ich bin ja Feuerwehrmann. Mhm. Und das ist ein bisschen sehr schwierig. Warum? Ja, weil ich weiß nicht, was manche Kameraden. Ach so meinst du das? Wenn das wie gesagt, am Anfang waren wir sehr offen und ich habe auch so die engsten Kameraden, die so, wo man eben gutes Verhältnis mit hat, voller Euphorie das erzählt und man merkt einfach, wie die sich immer weiter abkapseln. Mhm. Und man wird zum Beispiel nicht mehr zum Geburtstag eingeladen. Mm. Gewisse Unternehmen, da wird man gar nicht mehr gefragt. Mm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, Thomas, wenn das jetzt noch weiterläuft, werdet ihr irgendwann vor dem Problem oder vor der Aufgabe stehen, wie ihr das adäquat den Kindern erklärt, auch den jüngeren Kindern. Das ist eine große Verantwortung, die ihr da tragt. Ja. Das muss irgendwann dann auch geregelt werden, aber das wird sich dann vielleicht auch fügen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Lieber Tom. Da sind wir auch schon auch selber am Gucken, wie wir das am besten machen. Ja. Aber der Größte von uns, und das ist ja auch das Schöne, das ist, ja, der ist jetzt 18. Ja. Und von meiner Freundin, der Mann ist wie soll ich das sagen, wie ein großer Onkel oder auch dein bester Freund geworden. Und er ahnt schon was. Ja. Na gut, wird der Erste sein wahrscheinlich, dem ihr das erzählt. Und er sagt immer nur, solange wie es euch gut geht, könnt ihr machen, was ihr möchtet. Kluger junger Mann. Ja. Thomas, danke, dass du angerufen hast und uns von der ungewöhnlichen Konstellation erzählt hast. Wir haben zu danken. Vielen Dank. Euch allen alles Gute. Ja, du mir. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Hier ist Karin. Karin ist 68. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Karin. Hallo, Domian. Ich habe mich jetzt wieder ein bisschen beruhigt, nachdem ich heute Morgen von dem Gerichtsurteil zum Kühlkühnschreddern gehört habe. Oberverwaltungsgericht Münster hat das genau zu verantworten. Ich weiß nicht, kennst du den Hintergrund? Es gibt ja diesen Erlass unseres nordrhein-westfälischen Umweltministers Remmel, ne? Der das Töten der männlichen Eintagsküken untersagt hat. Genau. Und dagegen haben wir nun verschiedene Brütereien geklagt. Und? Also ich bin entsetzt darüber, dass es bei dieser Abwägung, es ging ja letztendlich nur darum, Tierschutz und Wirtschaft. Tierschutz und Wirtschaft abzuwägen. Und Wirtschaft hat gewonnen. Und Wirtschaft hat wieder mal gewonnen. Ja. Und Millionen Lebewesen werden sinnlos getötet. Einfach dahingemetzelt. Ja, einfach dahingemetzelt. Und es heißt immer, es gibt keine Alternativen. Es gibt Alternativen. Es gibt ja diese Alternative Bruder Hahn heißt das, glaube ich. Da werden also die Hennen und auch die Hähne großgezogen. Die Eier sind dann etwas teurer. Mhm. Ich glaube aber, dass der Markt dafür da ist und die Menschen auch gerne dafür ein paar Cent mehr bezahlen würden. Da bin ich mir nicht so sicher. Der Aufschrei der Empörung ist immer groß, aber dann laufen doch alle irgendwie zu Aldi oder Lidl und kaufen sich den billigsten Kram. Ja, aber auch diese, nimm doch zum Beispiel mal die Eier der Handelsklasse 3, also diese Käfighühner, die sind ja mittlerweile auch aus den Regalen der Supermärkte. Ja, das stimmt, hast du recht. Weil die Leute das nicht mehr kaufen. Weißt du, Karin, ich war heute richtig empört, als ich das gelesen habe, dass ein deutsches Gericht mit einer so, ich sage mal, fadenscheinigen Begründung, durchschaubaren Begründung, nämlich es geht nur um Kohle, die Würde des Tieres so in den Schmutz zieht. Also ich war im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos. Mir fehlten wirklich die Worte, um meine Empörung, mein Verletztsein auszudrücken. Mhm. Und ich frage mich auch, Das wird jetzt nicht weit hergeholt, aber ich frage mich, was für ein Geist weht eigentlich noch in unseren Gerichtssälen? Noch ist gut. Den gab es wahrscheinlich schon immer. Ja, also ich denke jetzt ganz besonders an die Zeiten, wo noch über wertes und unwertes Leben gesprochen wurde. Nur gut, wollen wir das jetzt mal nicht auf eine Stufe stellen, was mit Menschen passiert ist, vor allen Dingen in der Nazizeit. Wobei natürlich auch damals oder auch später Leute sagten, damit fängt es an. Wie gehe ich mit Leben um? Mhm. Und dennoch, bei aller Empörung, Vorsicht mit diesen Vergleichen. Ich glaube auch, dass das kein Anfang ist hin zu einer nationalsozialistischen Ideologie. Nein, das darf man nicht sagen. Das habe ich jetzt auch gar nicht damit gemeint. Ja. Aber so mein Gedankengang war so, es gab ja damals keine anderen Richter. Die Richter wurden übernommen. Und ob dieser Geist sich da so ein bisschen anstatt verflüchtigt festgesetzt hat. Aber ich will damit auch niemandem zu nahe treten. Meine Hoffnung ist, Herr Karin. Ich frage mich auch, ob der Arm der Lobbyisten vielleicht so lang ist, dass der bis in die Gerichtssäle reinreicht. Na, aber natürlich. Das glaube ich. Also davon bin ich fest von überzeugt. Aber ich bin auch davon überzeugt, oder sagen wir so, ich habe die Hoffnung, da dieses Thema jetzt so stark und immer wieder so stark diskutiert wird, das gab es ja schon ganz lange und da wurde früher gar nicht groß drüber gesprochen, dass nach einer gewissen Zeit, vielleicht dauert es nochmal 5, 6 oder 8 Jahre, ein wirkliches Umdenken stattfinden wird, weil der Druck zu groß ist dann auf die Politik und auf politische Entscheidungen. Die Hoffnung habe ich. Ja, das Fatale ist ja, dass eben unsere Bundesregierung auch hinnimmt und davon ausgeht, dass das mit dem Tierschutzgesetz vereinbar ist. Mhm. Ich finde, nur nach diesem Urteil ist dieses sogenannte Staatsziel Tierschutz einfach nur noch für die Tonne geeignet. Unsere Bundesregierung. Damit kann man ja alles, wenn es nur um finanzielle Belange geht, damit kann man ja alles aushebeln. Ja, unsere Bundesregierung macht auch gerade kein hervorragendes Bild zum Thema Glyphosat. Das ist genau dasselbe. Das ist dasselbe und da bin ich auch völlig empört, dass man da nicht eine klare Haltung hat und sagt, nein, wir wollen das nicht. Ja, und es wird immer nur geredet, wenn ich unseren Landwirtschaftsminister, den Bundeslandwirtschaftsminister höre, was sie alles wollen und alles mit Zeit. Die haben die Zeit verpennt. Die hätten zum Beispiel was hier diese Küken anbelangt, da gibt es ja jetzt eine Methode, wo man dann schon im Ei feststellen kann, ob es sich um männliche oder weibliche Tiere handelt, die dann erst gar nicht ausgebrütet werden. Das soll erst 2017 kommen. Das ist alles viel zu spät. Ja. Und mit dem Glyphosat, da steht auch wieder die ganze Lobby hinter. Da steht ein Riesenkonzern und Milliarden stehen dahinter. Ja, und deshalb habe ich auch so Angst vor diesem TTIP, dass dann solche Monsantos hier noch stärker Fuß fassen können. Ja. Liebe Karin, danke für deinen engagierten Anruf und dass du das Thema in die Sendung gebracht hast. Vielen Dank. Gern. Alles Gute wünsche ich. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Danke, tschüss. Tschüss, ciao. Und schon geht es weiter mit dem Marco. Marco ist 25. Guten Morgen, Marco. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Marco, was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Mein Thema ist der Beruf des Kraftfahrers und die damit zusammenhängenden Probleme, zwecks Übermüdung, Gesetzesverstöße und den ganzen Kram, der dann auch dazugehört. Ne? Also du bist LKW-Fahrer? Genau, ja. Genau. Ich habe vor 3 Jahren die Ausbildung gemacht zum Berufskraftfahrer, weil mein Großvater damals auch LKW-Fahrer war und es war auch immer mein Wunsch, LKW-Fahrer zu werden. Und ja, langsam holt mich die Realität ein, sage ich mal. Ne? Was ist für dich das Problematischste im Moment? Das Problematischste ist, ja, wie soll ich das sagen? Also ich weiß nicht, was ich da zuerst erwähnen soll, ja. Übermüdung, geständige Hetze von den Disponenten etc. Also das heißt, du stehst unter einem zu großen Druck und musst zu schnell irgendwo sein und stehst unter großem Stress dadurch. Ja, im Moment jetzt nicht mehr. Ich hatte jetzt, in der Ausbildung war das so der Fall. Jetzt habe ich natürlich das Glück, sage ich mal, dass ich etwas Zeit habe und mir auch die Zeit einteilen kann, weil ich genau weiß, wann ich wo sein muss. Und da ist jede Menge Luft jetzt im Moment. Ne? Okay, da hast du Glück, aber du kennst es von den Kollegen, dass es da anders ist. Genau. Also wenn ich dann teilweise sehe, oh, ich habe keine Zeit, ich habe Termin. Und die sich da am Aufregen sind und etc., das geht alles so vor Pumpe. Ne? Mhm. Das ist gar nicht so gut. Und ich kenne es ja selber aus der Ausbildung raus, wo dann der Disponent gesagt hat, ja, du musst jetzt heute nur 9 Stunden Pause machen, weil du da und da um die Uhrzeit sein musst. Ne? 9 Stunden Pause? Ja. Man darf 15 Stunden Schichtzeit. Darf man 3-mal in der Woche machen. Achso, mit Übernachtung, ja, ich verstehe, ja. Und ja, auch im Tagesverkehr, das ist Alltag, das ist blanker Alltag. Marco, erklär mir bitte, lass uns über dieses Thema sprechen, was uns alle umtreibt und wovor wir alle Angst haben. Nämlich, jetzt vor ein paar Tagen ist wieder eine Familie durch die Unaufmerksamkeit eines LKW-Fahrers ausgelöscht worden. Ja. Warum brettern LKW-Fahrer auf Stauenden? Das ist mir unbegreiflich. Warum? Wenn ich dir da mal ins Wort fallen darf, teilweise ist das noch nicht mal die Schuld des LKW-Fahrers. Es wird immer noch in den Medien auch gesagt, ja, der LKW-Fahrer. Dass der aber unter Druck steht und vielleicht mal eben, wir müssen ja viele Sachen beobachten, die Spiegel beobachten. Da müssen wir gucken, dass wir nicht zu schnell sind. Wenn wir 1 km/h zu schnell sind, nach einer Minute donnert der dir einen Verstoß rein. Marco, ich bin auch Autofahrer, erzähl mir nichts. Ein Stauende, ja, vor allen Dingen, wenn man so weit oben auf dem Bock sitzt, sieht man ein Stauende. Wenn man nicht nebenher Kaffee kocht oder Fernsehen guckt, man sieht ein Stauende. Da stehe ich auch voll hinter dir. Wenn ich dann teilweise sehe, Fernsehen gucken, Bein oben am Fenster und etc. Da kriege ich auch immer einen Hals. Natürlich. Was könnte man dagegen tun? Was könnte man dagegen tun, dass die LKW-Fahrer da auch strenger rangenommen werden, dass die einfach sowas unterlassen? Ja, also mehr Kontrollen. Polizeikontrollen. Teilweise fährt an einem die Polizei vorbei, die gucken mal eben blöd und fahren weiter. Ja? Auf der anderen Seite muss ich die ganzen Kollegen jetzt auch mal ein bisschen in Schutz nehmen. Es ist wie oft der Fall, dass dich einfach ein Pkw-Fahrer von hinten nötigt, weil du einfach mal kurz eben überholen möchtest, der vorne vor dir fährt mit 80 und du fährst 90 und da kommt dann da hinten einer angeblasen, der gibt dir dann Lichthupe 50.000 Mal, überholt dich rechts und zeigt dir dann noch einen Mittelfinger. Das sind auch so Dinge, wo ich dann mal auf die Pkw-Fahrer plädieren muss. Ja, absolut. Lass die LKWs doch mal fahren. Marco, was hältst du von dem Überholverbot für LKW? Ja, jein. Zwiespaltig. In gewissen Situationen ist es richtig, ja. In gewissen Streckenabschnitten, aber allgemein finde ich das schon in Ordnung, wenn das aufgehoben ist. Weil ich meine, die Fahrbahn ist teilweise dreispurig. Wenn man da mal eben kurz überholt, finde ich, ist das kein Problem. Andererseits denke ich mir manchmal, das würde den ganzen Straßenverkehr entstressen, wenn das so wäre, wenn nur die rechte Spur für Lkw-Fahrer vorgesehen wäre, Lkw-Wagen. Ja. Und wie willst du dann mal die andere Frage, wie willst du das wirtschaftlich drehen, wenn dann ein Produktionsband steht oder etc., weil der eine vorne langsam fährt und das ist ja wie ein Ziehharmonika-Effekt. Und der eine kommt dann nicht mehr weiter und der andere auch nicht. Und dann, das zieht sich ja immer weiter nach hinten. Weißt du, Marco, ich will dir mal was sagen. Mich interessiert kein Produktionsband, wenn man Menschenleben retten kann. Ja, natürlich. Ja, richtig. Und damit meine ich auch, der Wirtschaft, muss ich sagen, ne? Bitte? Wir sind da auch mehr oder weniger die Opfer der Wirtschaft. Ja, das ist das Schlimme. Ihr seid ja auch Opfer. Das ist es ja. Dein Opa hat sicher noch Lkw gefahren, wo immer zwei Leute vorne drin saßen, ne? Nee, der war auch immer alleine. Der war auch alleine. Ah ja, weil von ganz früher kenne ich das noch, dass als ich Kind war, wenn ich so die Lkw gesehen habe, waren immer zwei Männer. Ja, das kommt drauf an, wo das hingegangen ist. Da wurde dann mit zwei Fahrern gefahren. Und um die Lenkzeit, da hat man mehr Lenkzeit. Mhm. Ne? Und dann konnte man zwischendurch tauschen und konnte somit weitere Strecken fahren. Es war aber auch früher so der Fall, da war es noch viel, viel schlimmer, als das noch mit Karoscheibe war. Jetzt haben wir mittlerweile eine Fahrerkarte, wo man nicht mehr so einfach betrügen kann. Kann man zwar immer noch, aber nicht mehr so einfach. Da wurde einfach die Karoscheibe rausgenommen, wurde eine neue eingelegt und weitergeht. Wenn man dann in Betrieb kam, dann hat man einen blanken Urlaubsschein bekommen, wo dann das Datum von bis drauf gestanden hat. Das war dann egal, ob du da eine Tour gefahren hast oder nicht, ob du übermüdet bist oder nicht. Das war dem Chef dann teilweise sowas von egal. Jetzt haben wir gerade kritische Sachen über die Lkw-Fahrer gesagt. Ich würde gerne dich noch bitten, aus deiner Sicht, aus der Erfahrung eines Lkw-Fahrers, du hast gerade schon einen Punkt genannt. Was kritisierst du an den Pkw-Fahrern? Ja, das ständige Drängeln, dass sich jeder der Nächste sein möchte, ne? Dass man einfach, das ist aber nicht nur in dem Fall so, das ist überall so. In Einkaufsläden etc., ja. Es hat keiner mehr Zeit. Es möchte jeder sich der Nächste sein und es muss alles nur noch schnell gehen. Und das ist meiner Meinung nach auch ein Punkt, wo ich sagen muss, verursacht sehr viele Unfälle. Mhm. Ja? Fährst du ausschließlich in Deutschland? Ja. Ich bin auch schon Ausland gefahren, aber mittlerweile fahre ich Linie. Das heißt, ich fahre Koblenz-Hamburg, von Hamburg wieder nach Koblenz. Mhm. Ich wollte nämlich darauf hinaus, ich bin viel unterwegs in skandinavischen Ländern. Und dort herrscht eine ganz andere Atmosphäre auf den großen Straßen und Autobahnen, weil es ganz strenge Geschwindigkeitsregelungen gibt. Ganz strenge. Ja. Und ich denke, wir haben ja gestern ja auch über das Thema gesprochen, warum könnte man diese Modelle nicht auch auf Deutschland übertragen? Die Frage, die kann ich dir nicht beantworten. Die musst du unserem Bundesverkehrsminister fragen. Sehr, sehr, sehr gut, sehr gut erwidert, Marco. Marco, danke, dass du angerufen hast. Lkw-Fahrer sind immer sehr willkommen hier bei mir, weil ich weiß, dass auch viele uns zuhören in der Nacht. An dieser Stelle schöne Grüße an die Jungs. Richtig, wollte ich auch sagen. Also schöne Grüße an alle Kollegen hier, die gerade zuhören und haltet die Stoßstange sauber. Ne? Ja, sehr gut. Marco, alles Gute. Ich muss noch eine Kunde von dir haben. Bitte? Habe ich noch eine Autogrammkarte? Ja, sehr gerne. Wir rufen dich gleich nochmal zurück wegen der Anschrift. Ja. Alles Gute. Noch eine Frage kurz. Ich höre jedes Mal, dass du aufhören möchtest. Ja. Ich habe aber bislang nicht den Grund erfahren, warum und um was dein neues Leben sein wird. Ja, es ist so, am 16. Dezember ist die letzte Sendung und ich werde es dann fast 22 Jahre gemacht haben. Und 22 Jahre Nachtschicht geht einem schon ganz schön auf die Knochen. Und, oh ja, also ich spreche ja aus der Seele, also ich bin ja selber Nachtschichtfahrer, ne? Und das ist so, das ist der Hauptgrund, weswegen ich gesagt habe, ich möchte auch nochmal ein anderes Leben führen. Ja. Und man soll gehen, wenn es sehr gut läuft. Und das alles ist gegeben und deshalb, es wird mir sehr leid tun, sehr leid. Ja. Aber dann kommt, alles fließt, dann kommt ein neuer Lebensabschnitt. Was dann genau alles passiert, weiß ich noch nicht. Ja, das wird man dann sehen, ne? Genau. Also dann wünsche ich dir auf jeden Fall erstmal alles Gute dafür. Sehr nett von dir, Marco. Alles Gute und allzeit gute Fahrt. Dankeschön. Ja, tschüss, ciao. Ja, tschüss. 31 haben wir und 15 Sekunden und hier ist unser Thema nächste Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema Wunder. Und ich frage euch, ist euch schon mal ein Wunder widerfahren? Also habt ihr eine Erscheinung vielleicht gehabt? Seid ihr trotz aussichtsloser Erkrankung geheilt worden? Könnt ihr selbst Wunder heilen? Oder habt ihr vielleicht wie durch ein Wunder schon mal einen Unfall überlebt? Also das ist das Thema nächste Woche, das Thema Wunder in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Ihr könnt euch wie immer gerne anmelden unter domian@wdr.de oder dann am Mittwoch, nicht morgen, am Mittwoch vor der Sendung und während der Sendung anrufen. Thema Wunder in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Freie Themennacht heute, hier ist Marion. Marion ist 37, guten Morgen Marion. Guten Morgen Domian. Hallo Marion, freue mich, dass du da bist. Ja, ich mich auch. Wunderbar. Deswegen rufst du an, Marion? Ich singe oder nötige meinen Mann, mit mir ins Bordell zu gehen. Du zwingst deinen Mann? Ich wiederhole nochmal, langsam. Ja. Du zwingst deinen Mann, mit dir ins Bordell zu gehen? Richtig. Das ist von mir eine Fantasie. Schon seit längerem, die wir dann vor ein paar Jahren angefangen haben auszuleben. Wie läuft das denn? Wie viel Mal wart ihr denn mittlerweile schon im Bordell? Also er selbst alleine. Bitte, erst war er alleine? Also er selbst alleine war schon ein paar Mal und mit mir zusammen einmal. Einmal? Ja. Wie ist dieses eine Mal abgelaufen? Das hat die Vorgeschichte, dass er alleine mal dort war und sagte, er musste sich erstmal alleine anschauen, auf jeden Fall, wie das abläuft. Er war selbst noch nie. Er ist ein Jahr älter als ich, in einem Bordell und möchte erstmal sehen, wie er selbst darauf reagiert. Nochmal vorab die Frage, bevor du das erklärst. Warum möchtest du denn, dass er, oder warum möchtest du, dass er alleine zunächst in das Bordell geht? Warum soll er in ein Bordell gehen? Weil mich diese Fantasie geil macht. Wenn er mit einer Prostituierten Sex hat? Mit einer anderen Frau. Mit einer anderen Frau. Also es muss jetzt nicht eine Prostituierte sein, aber es ist natürlich die schnellste Möglichkeit. Mhm. So, dann war er alleine da. Wie hat es ihm gefallen? Nicht so. Nicht so? Nicht so toll, nein, nicht so toll. Für ihn haben die Gefühle gefehlt. Was man ja verstehen kann. Ja. Das ist nicht jedermanns Sache, zu Prostituierten zu gehen. Genau. So, aber du bist so drauf, du willst jetzt da richtig was erleben und dann seid ihr zusammengegangen. Wie lief das ab? Ja, also er hat dort erfahren, dass dort auch Paare willkommen sind. Mit Voranmeldung, dann wird alles vorbereitet und dann haben wir uns, glaube eine Woche später auf den Weg gemacht. Sind dorthin, es ist ein recht großes Bordell bei uns in der Nähe und wir wurden schon erwartet von der Hausdame und wurden dann in ein separates Zimmer gebracht. Also ich durfte auch nicht in dieses allgemeine Zimmer, wo die ganzen anderen Prostituierten aufhielten, das sondern in einem separaten. Genau, richtig. Warst du aufgeregt? Ja, genau. So, also natürlich, also ob das natürlich auch so abläuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich selbst hatte noch nie einen Dreier und wusste auch nicht, wie ich darauf reagiere, wenn ich jetzt sehe, wie mein Mann Spaß mit einer anderen Frau hat. Bin ich eifersüchtig, bin ich locker. Ja, von dem her war das alles ein bisschen. So, jetzt seid ihr in diesem Separé, in diesem Extrazimmer. Genau. Und da kommt irgendwann die Prostituierte rein. Nein. Nein. Ist mein Mann in einem größeren Raum, wo sich die Prostituierten aufhielten. Und ja, hat dort die Damen kennengelernt. Mhm. Genau. Und dann fing das Problem an, dass viele nicht wollten. Mhm. Teilweise glaubten sie uns oder ihm nicht, dass das gerade hier stattfindet. Also muss wohl nicht ganz so oft vorkommen. Aber ich dachte, das wäre so ein bisschen eingefädelt gewesen, dass man dich und euch schon erwartet hatte. Genau. Und dann hat sich mein Mann auch wieder an diese Hausdame gewandt. Die Chefin? Sagte, er findet leider, genau, an die Chefin, er findet leider keine Dame, mhm. die dazu bereit ist. Und dann hat die sich mit auf die Suche gemacht nach einer netten. Also es ist wirklich teilweise in diesem Hotel mit 70 Mädchen, das ist schon riesig. Okay, aber ihr habt dann eine gefunden. Genau. So. Dann kam er hoch, ich musste natürlich auf den Geschmack von meinem Mann vertrauen. Mhm. Genau. Und dann ging das aber auch schon teilweise zack, zack vorbei. Wir haben noch eine Zigarette geraucht. Ich habe mich ein bisschen mit ihr unterhalten. Also die genau. beiden kamen dann in dieses separierte Zimmer, wo du gesessen hast, kamen rein. Genau. Und dann? Und dann hat sie sich vorgestellt, sich neben mich hingesetzt und dann haben wir uns erstmal unterhalten. Mhm. Und das richtig nett. Mhm. Und privat. Und ja, ich bin da sehr offen und habe natürlich auch schon ein paar privatere Dinge gefragt, die mich einfach auch mal interessieren, wie diese Damen diesen Beruf leben und wie sie damit klarkommt. Und ist vielleicht auch nicht so ein tolles Entree für eine geile Nummer, wenn man erstmal da soziologische Gespräche führt. Aber egal, gingst du dann irgendwann mal zur Sache? Genau, und dann zu mir... haben wir einen Preis verhandelt. Das wird natürlich dann auch vorab schon bezahlt. Wie hoch war der Preis? Weiß es gar nicht. Ich glaube, 20 oder 30 Minuten auf 170 Euro. Oh, 170? 120. Ja, war okay. So, dann fing die irgendwann mit deinem Mann an. Ja, genau. Und dann ging es auch schon los. Und für mich ging es eigentlich recht schnell los, also weil ich selbst ja noch gar keine Erfahrung damit hatte. Ja. War denn geplant, dass du mitmachst oder wolltest du nur zugucken? Das wusste ich noch nicht, aber ich habe dann letztendlich mitgemacht. Also es war dann so ein bisschen jeder mit jedem und... Wie war's? Schön. War eine schöne Erfahrung. Und wenn ich jetzt deinen Mann fragen würde, wie war's? Ah, ich denke, also diese... Situation an sich war für ihn auch neu und eine Erfahrung wert. Ich denke mal, jeder Mann wünscht sich mal mit einer Freundin der Frau. Ne, lass mal jeden Mann raus. Wie hat es deinem Mann gefallen? Was hat er gesagt hinterher? Für ihn war es schön, die Erfahrung, vor allem auch, weil wir merkten... Aber da war nur auch wieder kein Gefühl. Bitte? Doch, diese Dame an sich hatte Spaß dabei und das merkten wir, genau. Und sie hat sich auch darauf eingelassen. So, das heißt jetzt, dass du ab und zu demnächst mit deinem Mann zu Prostituierten gehst? Ich würde mal wieder gerne hingehen, jawohl. Warum muss es eine Prostituierte sein? Ihr könntet doch zum Beispiel auch ins Fingerclub gehen. Oh nein, das ist gar nicht mein Ding. Also ich habe diesen Gedanken nur mit einer Frau und ich hätte auch gar nicht dieses könnt Gefühl, ihr dass ich in einem Swingerclub jemand einen männlichen Part irgendwie dazu guckt oder nee, das mag ich nicht. Das mag ich. Hast du eine Bi-Neigung? Ich denke schon. Ja. Ja, ja. Was sagt denn der Mann jetzt über dieses eventuelle Vorhaben, das öfter zu machen? Ja, ist natürlich auch eine finanzielle Geschichte, ne? Also wir sind verheiratet, haben auch zwei Kinder. Erstmal lassen wir das Finanzielle mal draußen. Was sagt er so von seinem Gefühl her? Also er sagt selbst, diese Gedanken würde er natürlich am liebsten nur mit mir leben. Nur bei mir ist gerade irgendwie sexuell eine Blockade. Also ich habe vor einem knappen Jahr ein Kind bekommen und irgendwie komme ich nicht in die Stimmung. Und die Stimmung aber bekommst du dann da in der Situation? Richtig. Also letztens vor ein paar Wochen war er alleine mal wieder dort und musste natürlich, als er heimkam, gleich davon erzählen und es hat mich geil gemacht. Und da hatte ich auch Lust. Jetzt reden wir immer so ein bisschen von dir oder wir reden viel von dir. Wir sehen das Ganze so bespiegelt aus deiner Warte. Das Gespräch begann aber mit der Formulierung, ich zwinge meinen Mann mit mir oder meinen Freund mit mir zu einer Prostituierten zu gehen. Ich habe die ganze Zeit so das Gefühl, als würdest du ihn wirklich drängen und er würde das von sich aus im Leben nicht machen. Stimmt das? Ja, er tut's nur für mich, ja. Er wird es sonst, glaub nicht machen. Er tut es nur. Und da bin ich jetzt blockiert oder gebremst, Marion. Mhm. Wie gesagt, oder wie ich das oft hier sage, ich bin wirklich für alle Schweinereien immer zu haben. Aber da muss das auf gegenseitigem Einverständnis und es muss von allen gewollt werden. So hat das ja schon wirklich was Bedrängendes. Und er tut etwas, was er nicht will. Und das ist immer schlecht, wenn man Dinge tut, die man eigentlich nicht will. Gerade im Bereich der Sexualität finde ich das auch schwierig und gefährlich, das über einen längeren Zeitraum zu machen, weil da kann sich auch etwas aufstauen bei deinem Freund, was hinterher sehr dann zurückschlagen könnte auf eure Beziehung. Okay. Ja, so habe ich das noch nicht betrachtet. Und er hat so das direkt auch noch nie geäußert. Also es kam schon immer wieder mal, würde es eigentlich lieber gern mit dir alleine machen, diese Fantasie ausleben. Mhm. Und wie gesagt, bei mir ist irgendwie gerade die Blockade. Ja, jetzt ist ja die Frage, ob man die Blockade vielleicht irgendwie anders auch aufbrechen könnte. Oder ob es jetzt mit ein, zwei, dreimal getan ist und dann ist es auch gut. Dann hat er dir das zuliebe gemacht und wenn man dann wieder zurückkehrt in das normale Sexualleben. Mhm. Allerdings ist das Problem bei der Sexualität ja immer, wenn der eine etwas wirklich will und der andere das überhaupt nicht will, gibt es oftmals keinen Kompromiss. Mhm. Der Kompromiss wäre jetzt in eurem Fall, dass er das mal ein paar Mal für dich macht, aber auf Dauer geht es nicht. Wenn du allerdings das auf Dauer möchtest, weil du sonst zu blockiert bist, habt ihr ein riesiges Problem. Mhm. Ich mach mal folgenden Vorschlag, Marion. Ich möchte, dass meine Psychologin noch mal kurz mit dir spricht. Mhm. Vielleicht hat sie noch eine Idee, dass ihr eventuell mal zu einer Sexualberatung geht und das mal mit einem Fachmann zusammen besprecht, wie man das vielleicht auch so lösen könnte, dass es für beide gut ist. Mhm. Kann ja nicht schaden. Das ist jetzt nur so ein Gedankenanstoß. Ja, also wenn ich noch kurz was dazu fügen, also ich mache mir natürlich auch Gedanken über meine Gedanken und meine Sehnsüchte und irgendwo. Also ich sage ja auch gesellschaftliche Gedanken, dass es sozialfähig ist, ist es ja nicht. Also es ist ja schon eine Abartigkeit ein Stück weit dabei. Und woher kommt diese Abartigkeit? Mhm. Wenn ich da ein bisschen zurückgehe in meine Kindheit und ja, genau. Ja, also und da mal ein bisschen tiefer Kram. Könnte nicht schaden. Das, ja, genau. Könnte da schon das ein oder andere. Deshalb machen wir das jetzt so, liebe Marion. Du legst bitte auf und die Magdalena ruft dich nochmal an und dann könnt ihr das alles besprechen. Okay. Viel Glück und alles Gute dir und deinem Freund. Lieber Domian, ich wollte dir noch sagen, ich schaue deine Sendung aus, seit ich also 18 bin, Minimum. Und ich finde dich klasse und toll, was du hier leistest und deine ganzen Nachtschichten. Dankeschön. Du bist ein ganz toller und ich wünsche dir dann eine schöne Rente. Ja, Rente gibt's noch nicht, aber vielen, vielen Dank für die guten Wünsche. Alles Gute. Mach's gut. Tschüss, Domian. Ciao. Tschüss. So, wen haben wir jetzt? Rosemarie, 75, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Rosemarie. Morgen, ich bin sehr nervös, da ich direkt am Anfang. Domian ist so, ich bin mit einem Mann zusammen, der ist verheiratet. Wie lange schon? 2,5 Jahre. Wo hast du ihn kennengelernt? Ja, ich habe den kennengelernt, er ist hier eingezogen im Haus. Mhm. Und ist schon 10 Jahre von seiner Frau getrennt. Ach so, die Frau ist nicht mit eingezogen? Nein. Nein. Er konnte das bei ihr nicht mehr aushalten, weil die auch sehr oft in der Psychiatrie und alles war. Ja. Und die hat den auch so richtig transzeniert und gemacht. Und er war früher mal Erzieher und dann, jetzt ist er ehrenamtlich am Arbeiten, jetzt fängt das auch an, dass er das so auf, er war schon viermal mit den Frauen zusammen, verheiratet, und jetzt habe ich Angst, dass ich da wieder in diese gleiche Schiene, Moment, ich habe es jetzt nicht verstanden. Also du hast diesen seit zweieinhalb Jahren ein Verhältnis mit diesem Mann. Ja. Dieser Mann ist auch noch verheiratet, aber er lebt nicht mit seiner Frau zusammen. Ja. Und vor was hast du jetzt konkret Angst? Ja, dass ich habe sehr viel mitgemacht in meinem Leben. Ich bin, wenn ich das kurz sagen darf, ja. Ich bin geschlagen worden von meinem ersten Mann von Anfang an, vor der Ehe, in der Ehe. Ich habe zwei Kinder totgeboren durch ihn. Durch ihn? Ja, das durch heißt, den ersten Mann. Ne? Weil er durch die Schläge hat die Kinder quasi umgebracht. Ja, ich war im sechsten Monat und einmal im fünften Monat. Dann habe ich wieder neu jemanden kennengelernt, das war ein türkischer Mann. Der hat mich nur benutzt für Papiere. Und dann bin ich von Montag auf Donnerstag geschieden worden. Und das war dann war ich 20 Jahre alleine und habe diesen Mann dann hier jetzt kennengelernt. Na, der ist hier hingezogen, dadurch habe ich den kennengelernt. Und wie war denn diese, wie waren denn diese zwei Jahre bisher zwischen euch beiden? Ja, die zwei Jahre, Die zweieinhalb Jahre. Das erste Jahr war sehr gut. Da hat er auch mich nicht so transzendiert oder kommandiert oder so unterbuttert oder so bestimmt, was er sagt, muss ich machen. Oder er bestimmt über meinem Konto, er bestimmt über alles. Und er ist sehr geizig. Ich muss das tun, was er einkaufen möchte, sagen wir mal so. Ich muss mich mal fragen, Rosemarie, dass er so über dich bestimmt, das habe ich gerade nicht richtig verstanden. Ab wann fing das an? Seit ungefähr ein Jahr. Und vorher war er freundlich? Freundlich, ja. Und er bestimmt über dein Konto und dein Geld will er bestimmen? Ja, der hat das. Ich habe das jetzt schon dreimal gekündigt, also wieder flachgelegt. Wie, du hast eine Vollmacht ihm gegeben? Ja, damals wurde ich sehr krank. Ich war im Krankenhaus und ich habe drei Kinder. Aber ich habe halt mit meinen drei Kindern keinen Kontakt, weil mein Sohn, der erste, hat mich so geschlagen, zweimal. Der andere Sohn hatte ich vier Jahre keinen Kontakt und mit meiner Tochter 25 Jahre nicht. Ach du. Und jetzt... Ja, und ich sehe immer deine Sendung und ich versuche immer durchzukommen. Und heute hatte ich Glück, dass ich immer zu dir kam. So, das heißt im Klartext, dass du alles andere als glücklich bist mit diesem Mann. Ja, ich mag ihn auch. Er ist auch so manchmal hat er seine Zeit, zeigt er mir, dass er mich auch mag. Er kann auch nicht sagen, dass er mich liebt oder so, ne? Aber er tyrannisiert dich. Er macht das sehr oft. Sehr viel, also jeden Tag. Er war jetzt drei Tage im Krankenhaus, er ist operiert worden und jetzt ist er gestern rausgekommen und sofort wieder, ich bin selber krank, ich habe Venenentzündung, ich bin die Treppe runtergefallen, ich habe Bänderriss. Aber er transzendiert mich, dass ich ihn bediene, ich muss ihn dies kaufen, ich muss das holen. Ich muss ihn Essen machen, ich muss ihn Frühstück machen. Wenn ich das alles nicht mache, dann wird er schreit er rum, er klopft auf den Tisch und er wohnt nicht bei mir. Ich schmeiße ihn dann auch raus. Ich sage, geh rüber, mach das drüben bei dir. Aber es ist sehr schwer. Dann nach einer halben Stunde später kommt er und dann sagt er, ja, tut mir leid, mehr nicht. Aber so und dann ist er wieder da. Aber er ist wieder da und das Ganze geht wieder von vorne los. Und dann ist er ruhig mal erst eine Stunde, zwei. Und dann geht's wieder los. Dann geht's wieder los. Noch mal die Frage mit dem Geld. Hat er Zugriff auf dein Konto? Ja, hatte er. Hat er jetzt nicht mehr im Moment? Nein, ich habe das sofort gemacht. Hat er auch Geld weggenommen von dir für sich? Nein. Er hat sein Geld alles gespart. Ich habe jetzt sein Konto mal gesehen. Ich bin bald umgefallen. Er ist sehr knickerig, sehr sparsam. Er kann, ich sag jetzt mal ein Paket Käse, da isst er einen ganzen Monat von. Und ich muss dann von meiner Rente einkaufen. Ach so, und dann isst er von dem Geld, was du von deiner Rente... Und wie viel Geld hat er auf dem Konto? Ja, wenn ich das sage, dann, ich weiß nicht, ob du da noch im Stuhl sitzt. Sag mal. Er hat sehr, sehr viel. Er hat fast Nur weiß ich nicht, 60.000, glaube ich. 60.000 Euro? Ja. Und ist so geizig, sich ein Päckchen Käse zu kaufen? Ja, er kauft nichts für mich, gar nichts. Wenn ich mal sage, das geht nicht, ich kann nicht von meiner Rente immer bezahlen, du musst, wenn du schon hier bei mir isst und trinkst und ich koche für dich und mach für dich, dann musst du auch was dabei tun. Was ja ganz normal wäre. Ja, er kommt rein, er duscht bei mir, er hat drüben selber, ich habe damals das umgebaut, gekriegt vom Eigentümer, aber er ist so dreist und er bestimmt, was er sagt, muss ich machen. Und jetzt habe ich Angst, dass ich wieder in die gleiche Schiene reinkomme. Ja, die Angst habe ich allerdings auch. Und du bist schon in der Schiene drin. Ja, ich habe auch schon so gedacht, wie du das jetzt sagst. Ich bin total fertig und ich danke Gott, dass ich bei dir bin und dass ich mit dir darüber reden kann. Ja. Ich bin zwar in ärztlicher Behandlung, aber... Aber du hast ja jetzt die Chance, im Gegensatz zu früher, du bist mit dem nicht verheiratet. Nein. Du hast deine eigene Wohnung. Ja. Und du hast auch wieder die Vollmacht über dein Konto. Ja. Das sind ja alles schon mal sehr gute Sachen. Das, was du mir gerade sonst erzählt hast, finde ich sehr, sehr schlimm. Ja. Und du bist wieder in dem alten Schema drin. Ja. Und ich bin ja auch mit dem Taxi überfallen worden. Jetzt, wo das schon auch groß in der Zeitung alles. Ich habe 2,5 Stunden hat er auf mich eingeschlagen, mit Messerstichen zugefügt. Und ich habe, Domian, ehrlich, ich habe immer Angst. So, jetzt ist erstmal meine grundsätzliche Meinung, dass du dich von diesem Mann distanzieren sollst. Ja, das versuche ich ja auch. Aber ich mache das auch. Aber dann musst du auch konsequent sein. Und dann darfst du dich nicht einlullen lassen von ihm, wenn er mal wieder im Moment freundlich ist. Ja. Der hat ja jetzt offensichtlich sein wahres Gesicht gezeigt. Ja. So, und dann darfst du dich nicht blenden lassen von irgendeiner Freundlichkeit, die er ab und zu dann mal loslässt. Ja. Jetzt ist noch nicht die Chance, die Notbremse zu ziehen. Ja. Du hast es ja selbst am eigenen Leib erlebt, wenn du sie nicht ziehst, was dann passiert. Ja, das stimmt. Aber ich habe in meinem ganzen Leben, so alt wie ich jetzt bin, nicht einmal eine glückliche Stunde gehabt. Meine Mutter hat mit meinem ersten Mann Verhältnis gehabt. Das war ganz schlimm für mich. Ich habe vor meiner Mutter Schläge gekriegt jeden Tag. Ich habe von den ersten Mann Schläge gekriegt. So, deshalb sollst du jetzt, wo du jetzt im Alter von 75 bist, nicht schon wieder leiden und ein leidvolles Leben haben. Deswegen rate ich dir nochmal sehr, sehr, sehr dringend, mit diesem Mann dieses Verhältnis zu beenden. Ja. Aber wir werden dich jetzt auch nochmal anrufen. Ja. Rosemarie. Weil ich finde, du brauchst auch noch eine zusätzliche psychologische Unterstützung. Das wäre lieb von dir. Sonst schaffst du das gar nicht alleine. Und Domian, ich bin sehr traurig, dass du weggehst, weil ich habe jetzt jahrelang versucht, dich zu erreichen und ich habe heute das Glück. Und es ist schade darum, dass du aufhörst, weil ich mag dich sehr und man kann mit dir super sprechen. Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank. Noch eine Frage, Rosemarie, das fällt mir gerade ein. Hast du im Moment auch zu keinem der Kinder Kontakt? Nein, ich habe zu meiner Tochter 25 Jahre kein und auf Vatertag habe ich sie am Friedhof gesehen und da haben wir wieder so ein bisschen angefangen zu sprechen. Da hat sie mich dann lieb genommen, hat gesagt, ihr tut das leid, aber die sind alle nicht verheiratet und ich kenne meine Enkelkinder nicht. Ich kenne von meinem anderen Sohn nicht. Der große Sohn hat mich geschlagen zweimal und der mittlere Sohn, da habe ich ein bisschen Kontakt wieder mit, mehr wie mit meiner Tochter, aber jetzt seit dem Donnerstag, den Vatertag, da habe ich ein bisschen Kontakt mit ihr. Sie ruft auch mal an, aber es ist so, dass sie mir gesagt hat, es ist nicht mehr so, diese Liebe zwischen Mutter und Tochter. Ja. Und sie möchte das auch nicht. Der Freund will das nicht. Hast du denn sonst irgendeine vertraute Person noch? Nein, ich bin Mutterseelen alleine. Deswegen ist es so wichtig, was ich gerade meinte, dass du brauchst eine psychologische Stütze. Ich versuche hier immer eine zu bekommen. Und ich habe auch von den Ärzten sehr viel Adressen bekommen. Mhm. Ich rufe auch sehr oft an da. Mhm. Aber ich habe kein Glück, eben halt eine richtige Feste oder einen richtigen Festen zu bekommen. Wohnst du in einer größeren Stadt? Ja. Ja? Dann sind die Chancen schon mal ganz gut. Das heißt, da werden wir uns gleich auch mal ein bisschen schlau machen. Ja. Ich glaube, das wäre die ideale Kombination, wenn du dich von dem Mann trennst. Ja, und wenn also ich habe das auch schon, entschuldige, dass ich jetzt unterbrochen habe. Ja, nee, sag ruhig. Ich hab schon gesagt, dass ich das nicht mehr mitmache. Ich möchte das nicht. Mhm. Dann soll er halt eben drüben in seine Wohnung bleiben. Er wohnt rechts, ich genau, links. Genau. Es ist zwar schwer, wenn ich ihn sehen würde oder wenn er über den Flur geht, ne? Aber das kann man schaffen. Richtig. Liebe Rosemarie, dann bitte ich dich jetzt aufzulegen. Und die Magdalena, meine sehr nette Psychologin heute Nacht, ruft dich zurück. Ja. Und alles Weitere dann zwischen euch beiden, okay? Ja, und Domian, vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Sehr, sehr gerne, und ich drücke dir von Herzen die Daumen und alles Gute. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss, ciao. Soll ich auflegen? Ja, du legst bitte auf und wartest auf unseren Anruf, ja. Ja. Tschüss. Okay, danke, tschüss. Und hier ist Elisabeth, 96. Was? Ah, nee, Entschuldigung, oh Gott. 69. Elisabeth, ich bitte um Verzeihung. Du mehr, da habe ich jetzt einen Dreher hier gehabt. 69, die junge Elisabeth ist hier. Ich denke immer 69, ist schon viel. Ich kenne deine Stimme, wir haben diese Woche miteinander geredet. Ja. Ich weiß, dass ich dich noch mal höre. Wir sind sogar verabredet gewesen. Ja, genau. Du hast ein Gedicht für mich geschrieben. Ich habe für dich ein Gedicht für dich geschrieben, als ihr euer 18-jähriges Geburtstag gefeiert habt, ne? Und dann habe ich, weil ich halt sowas gerne mache, dann habe ich das jetzt ist mir das die Tage wieder mal in die Finger gekommen. Ja. Und dann habe ich das ein bisschen umgeschrieben. Genau, du wolltest es am Mittwoch vortragen und da passt es nicht zum Thema. Und ja, da habe ich gesagt, wir rufen dich da habe ich es nämlich umgeschrieben an diesem Mittwoch. Ah. Und es ist ja jetzt ein bisschen ein Abschiedsgedicht geworden. So, dann sind wir jetzt alle ganz gespannt. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu lang. Du weißt nicht, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Gut, dann beeile ich mich, ja? Bühne frei für Elisabeth, die mir ein nettes Gedicht geschrieben hat. Wir hören alle zu. Bitte, Elisabeth. Und das Gedicht heißt, er kann nicht anders sein. Es heißt Domian. Oh, ja. Punkt 1 schalte ich zu Domian rein. Das kann für mich nicht anders sein. Oft habe ich gedacht, ich ruf dich mal an, um zu fragen, ob das eine Sucht sein kann. Aber vielleicht sagt dein Psychologe zum Schluss, dass ich damit unbedingt aufhören muss. Davor habe ich Angst und lass es lieber sein, denn ich schlaf halt ohne dich nicht ein. Stattdessen schreibe ich dir heute ein Gedicht und sende dir damit ein bisschen Licht, denn dasselbe machst du schon über 20 Jahre lang für Menschen, die leben in Angst und Bang. So eine Sendung muss es geben. Du und dein Team, ihr sollt hoch heute leben. Du hörst aufmerksam zu und gibst guten Rat einem Menschen, der vielleicht sonst niemand hat. Und ist eine Seele mal gar zu wund, wartet ein Psychologe im Hintergrund. Doch Gott sei Dank gibt's auch lustige Geschichten. Darüber will ich ebenfalls berichten. Was manche Leute doch alles so treiben, da fällt's einem wirklich schwer, ernst zu bleiben. Du selbst handelst das mit gutem Humor, hast auch für Skurriles stets ein offenes Ohr. Deine Sendung ist manchmal heilsam für mich. Domian, ich liebe dich. Das sollten wir Menschen uns öfter mal sagen, dann vergeht sicher bald alles Klagen. Dass du nun gehen willst, tut mir in der Seele weh, und ich sage dir schweren Herzens adieu. Doch bitte sag noch für einige Zeit. So, liebe Leute, es ist wieder soweit. Seid sicher, dass ich noch oft an euch denk. Und dies Gedicht hier ist mein Abschiedsgeschenk. Elisabeth, ich danke dir sehr herzlich. Mit euch habe ich geweint und gelacht. Aber jetzt sag ich danke und gute Nacht. Perfekt, Elisabeth, tausend Dank. Schönes Wochenende euch allen. Bis nächste Woche. Tschüss, ciao.